Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass wir so selten gerade so eine geringe Frequenz haben bei unserem Podcast. Ja. Ich hatte mir überlegt, wir machen jetzt jede Woche einen und bringen den immer dienstags raus. Okay. Und der wird extra scheiße. Und Titel des Podcasts, pass auf, halt ich fest, wenn ihr nicht sitzt, legt euch hin. Wenn ihr sitzt, steht auf. Der heißt, ich frage mich, womit ich das Verdienstag. Das Schaumbad. Hallöchen Peter, hallo liebe Zuhörenden. Ich dachte, ich schicke Peter jetzt einfach mal eine Sprachnachricht, weil er hat uns ja die neue Rubrik. Ich frage mich, warum ich das Verdienstag oder warum ich das Dienstag wollte er unbedingt einführen. Hier ist die erste Folge. Ich gehe gerade einen Berg bei Wind hoch und dachte, das ist der perfekte Moment für eine richtig beschissene Soundqualität. Deswegen, und die Folge soll ja auch richtig, richtig schlecht sein, teile ich kurz mal meine Gedanken. Und zwar ziehen langsam Wolken auf und ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich nass werde. Und das belastet mich doch sehr. Nach all dem, was wir in anderthalb Jahren durchmachen mussten, ist jetzt Winter und ich laufe Gefahr, auch nass zu werden, währenddem ich schnaufend einen Berg hochgehe und mehr schnaufe als bei unserer ganzen 34 Kilometer Wanderung, weil der Berg einfach steiler ist. Und ich hätte natürlich auch bergab diese Sprachnachricht aufzeichnen können, die jetzt als Podcast in die Welt hinausgeht, aber wenn die Tonqualität viel schlechter. Und deshalb gibt es jetzt diese Sprachnachricht. Und mein Ziel ist wirklich, 5 Minuten voll zu machen. Danach müsst ihr nämlich noch 5 Minuten Peter hören. Und dann fragt ihr euch ganz sicher, womit habe ich das Verdienstag? Die Rubrik ist nicht von mir. Deswegen sammelt jetzt schon mal euren Hass. Sammelt wirklich aus tiefster Seele euren Hass, um den dann Peter per Mail zu schicken. Die Mailadresse ist peterschombadi@schaumbadi.de. Er wollte ein cooleres Ending, aber in anderen Ländern wird er nicht mehr zugelassen. Genau. Und ich hoffe auch, bis hierhin hörst du nicht mehr zu, Peter, weil nachher nimmst du noch Bezug auf mein Gequatsche. Und das wäre wirklich schlecht, weil die Folge soll ja schlecht werden. Und wenn du Bezug auf mich nimmst, wird er ja gut. Ich hoffe, der Wind bläst so richtig schön ins Mikrofon. Was sehe ich noch? Ich sehe Bäume. Ich sehe einen Talkessel von der Stadt, die dort unten im Kessel sehr grau ist, aber an den Rändern dann doch grün wird. Und je grüner die Gegend wird, desto größer werden die Häuser. Ihr könnt ja mal einfach raten, welche Stadt ich meine. Ja, richtig. Stuttgart. Gut geraten. Super. Super gemacht. Ganz toll. Ja, ist auch immer gut. Kleine Podcaster-Schule. Wenn dir nichts mehr einfällt, setz einfach mal ein gekonntes Jo. Und lass dann einfach laufen. Ich glaube, dieses Format werden wir jetzt noch häufig führen. Deswegen nennen wir die wahrscheinlich auch die Folge, ich weiß nicht, womit ich das Verdienstag, Nummer 1, weil 5 Minuten Sprachnachrichten hintereinander geschaltet von Peter und mir sicher ein super Format wird. Und zweite Podcaster-Regel. Ich mache die keuchende Podcaster-Schule. Immer selbstreferenziell darüber quatschen, wie dumm die eigene Idee ist. Das lieben die ZuhörerInnen, wenn man die ganze Zeit darüber quatscht, wie dumm die eigene Idee ist. Und das gehört tatsächlich auch zu diesem Format, womit ich das Verdienst habe. Verdiensttag. Zungenbrecher hat er sich da ausgedacht, der liebe Peter. Ein Zungenbrecherchen. Kurze Info zu den Wolken. Sie werden immer bedrohlicher. Also kann auch sein, da ich hier diese Sache ja auch an Peter schicke, dass das die letzte Wortmeldung von eurem zweitliebsten Schaumbadi ist und Jean-Paul damit wirklich ein keuchendes etwas hinterlassen hat für euch. Das ist die schlimmste Folge, die ihr je gehört habt, weil Sprachnachrichten an sich sind ja schon schlimm. Und wenn sie gar nicht an euch direkt adressiert sind, sondern nur in den Äther als Podcast rausgehen, gibt es eigentlich nichts Schlimmeres. Ich glaube, wir werden dem Format alle Ehre machen. Ich bin gespannt, ob Peter mir überhaupt eine Sprachnachricht zurückschickt. Weil wenn er das nicht tut, ist die Folge auch gestorben. Wenn er das tut, hört ihr jetzt gleich mein Buddy, meine große Liebe, meinen Fummelbruder Peter. Bitte, hau rein. So, schönen guten Abend zusammen. Ihr musstet euch jetzt diesen Wahnsinn anhören und fragt euch zu Recht, womit ihr das verdient habt. Es tut mir auch sehr leid, ich möchte mich in aller Form entschuldigen für diesen Wahnsinn, den ihr euch bis jetzt reinziehen musstet. Und jetzt kommen nochmal 5 Minuten kompletter Wahnsinn. Also, folgendermaßen. Ich stehe hier auf einem, in einem Penthouse und gucke über die Skyline von was denn? Die Skyline von Heslach. Links von mir läuft ein schlecht gelaunter Mann mit Rucksack. Rechts von mir ist ein Parken verboten Schild. Trotzdem parken da 4 Autos. Entschuldigung, ich bin gegen den Stuhl gekommen. Ihr fragt euch wahrscheinlich wirklich, jetzt ohne dieses lächerliche, überhaupt nicht witzige Wortspiel nochmal zu verwenden. Diesmal sage ich es richtig. Ihr fragt euch wahrscheinlich wirklich, womit ihr das verdient habt. Hat es bisher eigentlich irgendjemand gecheckt, dass es darauf abzielen soll? Ich fand's witzig. Ihr fragt euch wahrscheinlich wirklich, womit ihr das verdient habt. Ihr habt es euch nicht verdient. Ihr habt gar nichts Böses getan. Trotzdem müsst ihr damit leben jetzt. Das Absurde ist, euch wurden gerade schon 5 Minuten 53 von meinem Partner, Kollegen, entfernter Bekannter, Acquaintance, sagt man auf Englisch. Mein Acquaintance hat schon 4 Minuten 53 in diesen Telefonapparat georgelt. Und jetzt habt ihr noch mal 2 von mir und kriegt noch 3. Interessiert es irgendjemand diese Minutenzahlen eigentlich? Es ist immer gut, glaube ich, während solchen Aufzeichnungen über Minutenzahlen zu reden. Das werde ich jetzt auch die nächsten 3 Minuten machen. Wir sind jetzt bei 2 Minuten 9 bei meiner Aufnahme. 2 Minuten 13. 2 Minuten 17. Jetzt, ja, jetzt 17, ja. Und ihr habt noch 3 Minuten vor euch. Ich kann euch ja mal erzählen, was ich heute zu mir genommen habe. Ich hatte heute 9 Kastanien, 4 Wände, 3 Stühle, einen Sonnenschirm und eine Wand. Na, Wände hatte ich, also 5 Wände. Aber das ist gar nicht schlimm, weil es ist einfach nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, nee. Nee, jeder sollte 5 Wände am Tag essen. Ihr müsst jetzt mal kurz stark sein. Ich werde jetzt nämlich für 4-5 Sekunden nicht sprechen. Und wie war's? Wahrscheinlich besser als die 3 Minuten 11 davor. Genau. Was macht ihr morgen? Wie war euer Wochenende? Mein Wochenende war ganz gut. Ich wurde tatsächlich mit Würsten bezahlt für meine Leistung, die ich am Wochenende erbracht habe. Nämlich meine Leistung am Wochenende war Neffe und Enkel sein und wurde dafür mit Würsten bezahlt. Mein ganzer Körper war voller Würste. Also in mir drin waren einige Würste und an mir dran waren einige Würste. In meinem Gepäck waren Würste. Meine Frisur war eine Wurst. Also meine Haare wurden alle in einen Darm gestopft. Es wurden Buchenholz um meine Haare herum geschichtet, dass sie geräuchert werden. Also das Buchenholz wurde angezündet, selbstverständlich. Ist euch ja völlig klar, brauche ich ja gar nicht zu sagen. Und jetzt ist, also sie waren an diesem Wochenende eine Wurst und mein Körper war eine Wurst. Und in meinem Körper, in meinem Kühlschrank sind jetzt immer noch zwei Würste. Ich war in Norddeutschland, also nicht in Hessen, muss man dazu sagen, aber die Würste waren hessisch. Das macht diesen ganzen Trip noch viel absurder. Naja, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr diese Minutenzahl erreicht, die der Typ, den ich kenne, mit dem ich beruflich was zu tun habe, auch gemacht hat. Jens Peter Prüm oder Prime, Jean-Paul Prime. Die habe ich jetzt erfüllt und hiermit habe ich meinen Job getan. Und eines Tages wird es irgendjemand in dieses Internet laden und ihr hört es euch an und denkt, oh Gott, was für eine Scheiße. Bitte macht das nie wieder. Das ist übrigens, nee, das interessiert euch nicht. Ah doch, ich erzähle es euch trotzdem. Das ist meine erste Sprachnachricht in meinem Leben, glaube ich. Zumindest unironisch. Und ich habe jetzt den zweiten Take. Ich habe vorhin, wollte ich auf Abschicken drücken und habe auf Abbrechen gedrückt. Also ihr habt jetzt zweimal diese 5 Minuten euch reingezogen. Nee, mal, ich habe zweimal diese 5 Minuten erlebt. Ihr habt nur einmal davon erlebt. Und ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Arzt oder eine Ärztin, die diese Gedanken abtreibt aus meinem Kopf. Und ihr auch. Ja, wir treffen uns alle in der Abtreibungsklinik Ludwig-Pfau-Straße 6 in 704444 Stuttgart Mord. Bis bald zum nächsten Ding. Adios.